wollte ich allein sein. Mein ganzes Leben dein. Dein war meine Liebe. So heiß. Aber war's nicht ein ganzes Jahr, das verstrich mit dir und ohne dich. Es war ganz schön so bis heute. All meine Liebe gegeben, Liebe so hart.